Die Klasse 3b 2009 und 2010 der Grundschule Südwest präsentiert dir das Hörspiel Drei Freunde in der Zeit. Viel Spaß! Mann, oh Mann, heute war es in der Schule richtig schwer. Aber es war auch lustig. Wir hatten das Thema Planete. Was musstet ihr da machen? Also, wir hatten herausgefunden, dass Pluto kein Planet ist. Das ist, glaube ich, der Zwergplanet. Er ist zu klein für einen Planet. Ja. Und wie fandest ihr es in der Schule? Ich fand es gut. Ich fand es ein bisschen schnell, weil wir kein Englisch hatten. Was wird heute Mama wohl kochen? Vielleicht Spaghetti, Pizza oder Eis? Eis von den dreien. Oder ich esse nicht. Vielleicht zum Nachtisch auch ein Pudding. Pudding, lecker. Guck mal, da ist Papa. Er steigt gerade in den Wagen. Aber warum denn? Er wollte doch hier bleiben. Vielleicht kann er mich ja hören, wenn ich zu ihm schreie. Papa! Ja, was ist? Papa, wo gehst du hin? Das kann euch eure Mutter sagen. Ich habe jetzt keine Zeit. Wieso denn? Fragt eure Mutter, habe ich gesagt. Okay. Wieso hat er denn uns so eine Antwort gegeben? Vielleicht wollte er ja irgendwo unter uns hin. Das ist echt gemein. Das kannst du laut sagen. Mama, wieso war der Papa so komisch heute? Ach, ja. Das kann ich euch nicht so genau sagen. Es ist nicht so leicht, euch eine Antwort darauf zu geben. Mama, wieso kannst du uns das nicht so genau erklären? Mama, lenk jetzt nicht ab. Mama, sag uns jetzt endlich die Wahrheit. Kinder, kommt an den Tisch, ich habe Pizza gebacken. Wie schmeckt es euch? Es schmeckt uns gut, Mama. Mama, wird mein Geburtstag im Halligalli gefeiert? Das wird eine Überraschung werden, Marco. Okay, Max, kannst du mir mal kurz das Wasser geben? Ja, klar. Danke. Mama, kannst du mir noch ein Stück Pizza geben? Natürlich. Mama, erzähl uns endlich, was mit Papa los ist. Ja. Also wisst ihr, euer Vater und ich haben uns getrennt. Was? Wie konntet ihr das nur tun? Wir haben uns einfach nicht mehr verstanden. Wieso denn? Wir hatten häufig Streit. Manchmal muss man solche Wege gehen. Ich will jetzt nicht mehr darüber sprechen. Gestern war aber ein blöder Tag. Ich muss heute mit dem falschen Fuß aufgestanden sein. Hallo Marco. Hallo, Tante Donny. Hallo, Opa Wahid. Opa, Oma und Onkel Wahid sind da. Wo ist das Geburtstagskind? Marco, komm her, wir haben Besuch. Wer ist denn da? Ich bin's, Opa Khaled. Komm, lass dich küssen. Wo ist denn der Papa hin? Wisst ihr das noch nicht? Mama und Papa haben sich scheiden lassen. Das kann doch gar nicht sein. Kommt, lasst uns in die Küche gehen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Marco. Happy Birthday to you. Vielen Dank, aber ich möchte noch etwas fragen. Wo sind die Geschenke? Komm mit, Marco. Ich gebe dir dein Geschenk draußen. Alles klar, Opa. Hier, dein Geschenk. Danke, Opa, aber für was ein Ring? Komm mit, ich erzähl dir das alles. Okay. Das ist ein ganz besonderer Ring. Damit kannst du machen, dass deine Eltern wieder zusammenkommen. Okay, ich werde mal versuchen. Ich wünsche... Aber sag's niemandem. Und okay. Wenn die dich fragen, was hat er dir als Geschenk gegeben, sag ein Kuss. Ab auf die Backe. Das Geheimnis des Ringes wird sich um Mitternacht auflösen. Das ist ja spannend. Okay, wir müssen jetzt gehen, sonst verpassen wir noch die Bahn. Bis nächste Woche. Ich glaub an dich, Marco. Tschüss und schön, dass ihr hier wart. Schönen Heimweg noch. Gute Nacht, Kinder. Schlaft schön. Gute Nacht. Ach, ich bin so müde. Was ist dieses Licht? Was blendet mich denn da? Oh. Und was ist das für ein komisches Geräusch? Max, wach auf! Schnell, schnell! Lass mich schlafen. Was ist denn los? Lena, wach auf! Oh, lass mich in Ruhe schlafen. Komm schnell in mein Zimmer. Schaut euch das mal an, was da blinkt. Das ist ja unglaublich. Dann öffnen sich zwei Lichtportale. Ich sehe ein blau-weißes Licht, das blendet. Es ist ein Lichtwirbel. Das ist aber cool. Die Portale haben sich durch den Ring geöffnet. Was für ein Ring? Das war das geheime Geschenk von Opa. Ich verstehe gar nichts. Ich kann mich noch erinnern, dass Opa gesagt hat, dass der Ring die zusammenbringt. Hä? In welches Portal gehen wir jetzt? Marco, Marco, was meinst du? Wo ist Marco? Lena, Max, kommt her. Ich bin in dem Portal auf der linken Seite. Wir schweben ja. Wo sind wir? Hey, ich sehe ja Mutter und Vater. Ich glaube, wir sind in der Vergangenheit. Hallo Mama, hallo Papa. Marco, die hören uns nicht. Und die sehen uns auch nicht. Papa hat ja noch ein Vollbart. Das ist aber 2 Jahre her. Cool, wir sind ja 2 Jahre in der Vergangenheit. Worüber unterhalten Sie sich denn? Und mir fällt gerade auf, dass du sehr wenig zu Hause bist. Kann ich was dafür, dass ich halt so viel arbeiten muss? Mein Chef überfordert mich halt. Ist dir denn deine Familie denn gar nicht wichtig? Gerade deswegen ist sie mir wichtig. Gerade deswegen muss ich arbeiten. Hallo, Müller am Apparat? Ja, Chef, ich komme dann gleich. Tschüss. Ich muss jetzt arbeiten gehen. Genau das meine ich. Ich wünschte, ich hätte dich nie kennengelernt. Immer diese Diskussion. Ich hab keinen Bock auf Weiber. Ich hab dazu keinen Bock. Verpiss dich! Der Einzige, der hier einen Grund zum Verpissen hat, bist du. So kenne ich meine Eltern gar nicht. Was ist denn bloß los mit denen? Also so begann die Trennung. Tun wir lieber das andere Portal jetzt besuchen. Wir befinden uns im Arboretum. Da ist Papa mit seiner besten Freundin. Wie konnte ich vor meiner Frau vor 2 Jahren verpiss dich sagen? Jeanette, kannst du mir helfen? Wie bekomme ich das nur wieder in Ordnung? Ich habe keine Ahnung, Karl. Das ist eine sehr schwierige Sache. Warum gehst du nicht zu deiner Frau und entschuldigst dich? Das ist eine gute Idee, nur das Problem ist, wenn ich gerade mal da aufkreuze, dann sagt sie bloß, erst soll ich mich verpissen und dann kommst du noch selber hin. Also verschwinde mal schön. Und wie wir das gut machen, da ist noch ein Rätsel offen. Da fällt mir was ein, ich habe noch eine Idee. Genau die Idee ist, ich probiere es einfach, denn wie heißt es doch so schön? Wer rastet, rostet. Das sieht doch schon mal gut aus. Komm, verschwinden wir, mir wird so langweilig. Lass uns wieder zurückgehen. Wir haben genug gesehen. Ah, es ist schon hell geworden. Das ist doch die Tante Tata. Ich höre ihre Stimme. Er ist einfach abgehauen. Er hat uns verlassen. Ich weiß, ich habe sie heute gesehen. Wer ist sie? Karl und seine beste Freundin. Und worüber haben sie sich unterhalten? Er will alles wieder in Ordnung bringen. Er will sich bei dir entschuldigen. Auf seine Entschuldigung kann ich pfeifen. Gib ihm doch einfach eine Chance. Hör dir doch erstmal an, was er zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob ich ihm noch eine Chance geben sollte. Liebst du ihn denn überhaupt noch? Was willst du denn hier? Naja, ich wollte eigentlich hierher kommen und dir sagen, dass es mir sehr, sehr leid tut, dass ich so fies damals zu dir war. Ich hoffe, du verzeihst mir das im Kurzen. Ich will mich bei dir entschuldigen. Eine Entschuldigung? Jetzt erst? Meinst du, das reicht? Aber du weißt doch, ich musste doch die Familie und die Kinder mit Geld versorgen. Immer dasselbe. Es geht dir immer nur ums Geld. Jedes Problem hat eine Lösung. Karl kann doch auch weniger arbeiten. Deine Frau könnte doch auch arbeiten. Ich habe nichts dagegen, meinetwegen sehr gerne. Ich hätte eigentlich auch nichts dagegen, wieder zu arbeiten. Aber das bedeutet, dass du dich auch im Haushalt beteiligen musst. Und bei der Erziehung der Kinder. Kannst du das? Ja, für die Familie tue ich das und opfere mich. Dann probiert es doch mal aus. Es sieht doch gut aus, oder? Hoffentlich schaffen die das auch, zusammen zu bleiben. Lasst uns mal gucken, ob die Zukunft dazu gekommen ist. Schaut, da öffnet sich das dritte Portal. Schaut mal, da sind wir am Strand. Wir sind wieder zusammen. Unsere Eltern haben sich wieder vertragen. Cool. Wir machen Urlaub am Strand. Ist das echt oder träumen wir? Das ist echt. Das kannst du mir glauben. Das war Drei Freunde in der Zeit, der Klasse 3b 2009-2010, der Grundschule Südwest. Das Hörspiel entstand im Rahmen der Hörclubstunde mit Manuela Rateizak, Kerstin Eckert und Khaled Azalati. Eschborn 2009-2010.